Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Sie hören Die Angezählten, wenn wir von unserer Arbeit nicht mehr leben können. Geschrieben von Annette Dovideit, gelesen von Michael Diekmann. Nach dem gleichnamigen Buch erschienen im Campus Verlag, Frankfurt, New York.